Welches ist die wichtigste und die beste Verfassung, um unsere Gebete wirksam zu machen? Die wichtigste und beste Verfassung, um unsere Gebete wirksam zu machen, ist der Gnadenstand, oder wenn man nicht im Gnadenstand ist, wenigstens das Verlangen, sich wieder in diesen Zustand zu versetzen. Ja. Nur durch den Gnadenstand besteht eine Ähnlichkeit der Natur zwischen uns und Gott, wenn wir eben von seiner Gnade, von der himmlischen Gnade beseelt sind. Übernatürlich, unsere Seele lebt vor Gott. Ja. Oder das Verlangen, sich wieder in diesen Zustand zu versetzen, das heißt die Reue über die Sünden und so weiter, also mehr oder weniger vollkommene Reue. Das Wichtigste und beste Verfassung, um unsere Gebete wirksam zu machen, also wer nicht im Gnadenstand ist, wer im Stand der schweren Sünde ist, sein Gewissen eine schwere Sünde vorwirft, der kann nicht im eigentlichen Sinne verdienstlich handeln und auch nicht verdienstlich beten. Deswegen muss man, wenn man ordentlich beten will, wenn man sich an schweren Sünde bewusst ist, das Verlangen in sich haben oder erwecken, dass man wieder sich in den Gnadenstand versetzt.